unten vom Nordlichtung glänzt, Golfe des Südens von Reben begrenzt. Ost und West hab ich durchmessen, doch die Heimat nicht vergessen. Hörst du mein Lied in der Ferne? Heimat, deine Sterne, sie strahlen mir auch am fernen Ort. Was sie sagen, deute ich ja so gerne, als der Liebe zärtliche Gruß und Wort. Schöne Abendstunde, der Himmel ist wie ein Diamant. Tausend Sterne stehen in heiter Runde, von der Liebsten freundlich mir zugesandt. In der Ferne freu mich auf Sehnsucht gedacht. Meine guten Wünsche eilen, wollen nur bei dir verweilen. Warte auf mich in der Ferne, mein Mond. Heimat, meine Sterne, die Strahlen als der Liebe zärtliches Los.